Wie von Geisterhand bewegt, öffnet sich die Sardinendose. Beölt taucht Joey auf in kämpferischer Kung-Fu-Pose. Der Vetter übt am Kanapee schnarchend das zweigestrichene C. Und Oggi, oh, der zappt sich durchs Programm, vertilgt dabei Pralinen, die Joey ohne viel Tamtam vertauscht mit einer der Sardinen. Der Kater Fischen sonst recht zugeneigt, nach so viel Süßem Abscheu davor zeigt. Die Fernbedienung fast verschluckt beim Sturz noch draufgebissen, lässt, so wie Oggi darauf guckt, ein weiteres Funktionieren ganz bestimmt vermissen. Kein Fernsehen mehr, der Kater schreit und Jack wacht auf, das geht zu weit. Du, hör mal, das mit dem Geplärr gewöhn dir ganz rasch wieder ab. Das Polster gibst du wieder her, du weißt, dass ich schnell kalte Füße hab. Sei sofort still, sonst gibt es eine in den Nacken. Ich mach das schon. Schwirr ab in deine Küche, du wolltest mir eine Torte backen. Mit Hilfe eines Schweißgeräts will Jack die Fernbedienung reparieren. Doch Joey ist schon auf dem Sprung, wie stets, ein gutes Vorhaben zu sabotieren. Und so ergießt sich übers Werkstück eine gelbe Brühe. Old Jack bewahrt die Fassung nur mit großer Mühe. Er denkt, na gut, jetzt nehmen wir mal den Fall. Krach! Da zerreißt's den Fernseher mit lautem Knall. Das habe ich prima hingekriegt. Die sieht fast aus wie neu. Was, wenn ich einfach rückwärts drücke? Oi, oi, oi, da steht der Kasten wieder alles dran und drin. Und wenn ich Play drücke, ist die Kiste wieder hin. Rafatz, intakt, kaputt, bumm, krach. Das macht mir so schnell keiner nach. Lasse ich mir sofort patentieren. Doch erst ein Fotoschießen mit Polaroid. Auch das wird Joey, dieser Mistkerl, ruinieren. Natürlich wusste er auch wie, wie man ja sieht. Den Herrn Gevatter packt der Groll. Er weiß noch nicht, wie es weitergehen soll. Das wusste Kakerlake Joey schon. Nur wartet sie vergeblich auf die Explosion. In einem Stück und relativ gesund kam Joey wieder von dem Nachbarhund, hat an der Eingangstüre sich versteckt und dort was Böses ausgeheckt. Erst löst er mal per Kurzschluss Oggis Klingel aus. Ich nehme mal an, viel mehr wird hier nicht draus. Zwar macht die Schere schnipp die Schnapp, dann stürzt auch der Tresor herab, bleibt in der Schwebe, geht auf Warteposition, da bist du platt. Ein anderer auch. Er ahnt es schon. Dong, wing, weng, wang. Sein Bonsai-Gärtchen hegt und pflegt der dicke Bob. Da macht es plötzlich flopp und sein Gesicht wird lang. Die Fernbedienung konstruiert zu völlig anderem Zwecke wird nun von Jackie ausprobiert an Blume und an Schnecke. Da läutet's wieder. Jack greift nach der Keule. Den mach ich breit. Diesmal wird's nicht bloß eine Beule. Es war gar nicht der Joey, der vor der Türe stund. Und so erwischt die Keule den Fuß von Bob, dem Hund. Und der, trotz dreier Kugeln, die beruhigen sollen, schäumt vor Wut, was in der Regel ja ein Ding-Dong-Wing-Bang-Hund nicht tut. Er zeigt ihm noch, was mal eine Harke war. Ganz ohne Schmerzen geht das nicht ab, das ist klar. Rührt den Teig für des Gevatters Torte. Schon der Tortenboden ist vom Feinsten, erste Sorte. Das Geheimnis fürs Gelingen sind 8 frische Eier vom Geflügelhof des sogenannten Ökomeier. Aber wenn's die beiden hier so weitertreiben, kann der Jackie seine Torte in den Schornstein schreiben. Oggi hat begriffen, wie das mit dem Rückwärtsgange geht. Schön, dass die Sardinendose hier noch immer steht. Rein mit dir, Arrivederci, liebes Kind. Noch schöner ist's, dass die Pralinen noch nicht alle sind. Auch Vetter Jack schnarcht wie am Anfang auf dem Kanapé. Was ist denn jetzt? Der Oggi hat verkehrt gedrückt. Oh je! Man weiß es zu Genüge, ja. Es gibt im Leben oft Dinge, die dürfte es im Grunde gar nicht geben. So regnet es um Oggis Häuschen wie verrückt. Doch über ihm befindet sich ein Wolkenloch, durch das die Sonne scheint und ihn beglückt. Der Vetter überlegt schon seit einer halben Stunde hin und her, wie wohl aus diesem Wetterphänomen Kapital zu schlagen wäre. Das passt dem Oggi ganz bestimmt nicht, jede Wette. In seinem Vorgarten eine öffentliche Toilette. Genauso wenig wie die Wiese voller nackter Leiber. Das ist ja wie in Rimini am Strand der Pension Schreiber. Gepierste Brust und nackter Nabel. Der Vetter zeigt sich sehr spendabel. Geschäftemacher seines Schlags sind oft besonders miese, denn immerhin gehören Oggi ja Pool und Liegewiese. Ach nein, sieh an. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht die... Natürlich, das ist die Monika. Was will der Kater denn? Sie hat schließlich bezahlt. Es ist ihr gutes Recht, dass sie sich auf der Luftmatratze ahlt. Inzwischen hat sich Kaspar Nolte schon drohend aufgebaut. Der Krankenwagenfahrer hält selbstredend zu seinem Fräulein Braut. Die Sonne brennt, die Bauchhaut spannt. Herr Süßmann nimmt das Öl zur Hand. Das ganze Glück von Lehrer Frisch ist der dressierte Fernsehfisch. Auf dem geölten Bauch ist wie auf nassen Straßen erstmal im Trudeln sehr schwer Tritt zu fassen. Wie ein Tornado naht sich Nolte riesengroß und landet in Herrn Albert Süßmanns Fettdepots. Für Oggi, der sich rückwärts wendet, das Ganze auch nicht sehr viel besser endet. Thank you. Wenn was passiert, was Leopold nicht will, dann reagiert das Kind darauf stets mit Gebrüll. Und in der Regel ist der Papi dann zur Stelle, recht, was man seinem Herzblatt angetan, gleich auf die Schnelle. Oggi hört's im Hause immer wieder seltsam klicken. Was mag er, wenn er durch das Loch schaut, wohl erblicken? Ah, jetzt versteht er, das scheint ein Fotograf zu sein. Na, ich habe auch schon besser ausgesehen. Was? Dafür zahlen? Nein. Was ihm bei Bobby blühen musste, war ein Veilchen. Na, wenn schon, das verblüht auch wieder, schmerzt halt nur ein Weilchen. Der Vetter Jack an seiner Freiluftbar langt schamlos hin, das war ja klar. Getränke gibt's nur einzeln, dosenweise. Das wollen die Leute so, stabile Preise. Wer trinken will, bezahlt, wir sind nicht bei der Heilsarmee. Rums kommt das zweite Veilchen. Das tut schon weniger, nur halb so weh. Und weil das Unglück eben nie alleine kommt, erscheint Wachtmeister Griesgram. Prompt. Hat, wie es seine Art ist, kräftig zugepackt. Vor allem untenrum sieht man's. Da ist der Kater nackt. Der Oggi hat die Kakerlaken angeheuert, für wahnsinnig viel Geld und überteuert. Naja, er ist nicht arm, er wird es überleben, wenn nur die drei ordentlich Zunder geben. Der Unterarm, sprich Achselbiss von Joey, war nicht schlecht. Doch besser ist die Pizzanummer von Didi, mein lieber Specht. Verödet und verlassen liegen Wiese da und Pool. Dafür hat Jackie seinen Schnitt gemacht. Er überschlägt gerade cool den Traum vom großen Geld. Mein, ich kann er begraben. Die wollen nämlich alle ihre Kohle wieder haben. Ein Blick in ihre bösen Physiognomien spricht Bände, keine Frage. Die verprügeln ihn. Die Sonne wollte wohl den Jammer nicht bescheinen. Der Himmel öffnet seine Schleusen nun auch hier, den arg gerupften Vetter zu beweinen. Der fühlt sich hundeelend, seine Knie sind weich wie Quark. Oggi schreibt an die Tür den Übernachtungspreis. Es tut mir leid, in beiden Taschen auch nicht eine müde Mark. Mach du ne Fliege, geh nur, geh. Wir sind nicht von der Heilsarmee. Nun ja, die Abfuhr war nicht unbegründet. Doch dass mit Oggi sich der Himmel jetzt verbündet und Blitze schleudert nach dem armen Vetter, ist eine Schweinerei. Wieso denn das? Man sagt ja nicht umsonst, welch ein Sauwetter. Zufrieden lächelnd wässert Oggi seine Beete. So könnte man sagen, wären da nicht die frechen Kakerlaken, die zwischen Kürbis, Blattsalat und Pastinaken wild um sich fressen. Jeder Tag eine Gemüsefete. Durch Raubfraß an den Möhren, diese sie total entfernten. Auch schwarzen Rettich für den Winter wird er wohl keinen ernten. Am schlimmsten ist die Sauerei bei den Tomaten. Jetzt tu was, Oggi, ringe dich energisch durch zu Taten. Wo nie nicht etwas helfen tat, da half am Ende Stacheldraht. Ein hochgezogener Drahtzaun schützt die Gemüseinsel. Nun wartet Oggi auf der Kakerlaken zorniges Gewinsel. Als es am Himmel kracht und fetzt, wird auch der Zaun schnell unter Strom gesetzt. Thank you. Ja, sowas? Diese Dame kennen wir doch schon. Das ist doch Rizus Stachlus Quam Tapiris. Die Backentasche zittert und die Mutterdrüse flattert schon. Und Didi denkt, na, warten wir mal ab. Igitt, okay. Das war was, womit ich nicht gerechnet habe. Das war ja nun kein Bäuerchen, das war ein ausgewachsener Bauer. Wo kam das her? Vom Eingangsmäuerchen? Joey ist stinkesauer. Der Rülpser kam aus dem Gemüsebeet. Was hinter diesem Zaun wohl vor sich geht? Joey und Marky sind perplex, echt konsterniert. Mit manchem hatten sie gerechnet, doch was da drin passiert? Ach was, warum darüber sich Gedanken machen? Das bringt doch nichts. Am besten drüber lachen. Joey, zwar nicht total vernichtet, doch ziemlich übel zugerichtet, konnte den Zaun nicht unterlaufen. Das Muttertier langweilt sich ziemlich heftig. Die Nahrung für die Diechen wird allmählich deftig. Die Ziehmutter von Didi hat beschlossen, auszuwandern. Dahin, wo sie nebst Findelkindchen sicher ist. Nicht zu den beiden anderen, die sie für nicht vertrauenswürdig hält. Dafür hat sie zu viel gesehen von dieser Welt. Die sollen mir nur nicht nahe kommen, dann rappelt's im Karton. Die wollen vermutlich uns von oben überfallen. Dafür der Ballon. Nichts geht, wenn es drauf ankommt, über die Infanterie, ganz abgesehen von schmetternden Fanfaren. Joey ist nah genug herangekommen und da sieht er sie. Bloß gut, dass wir zu der nicht reingefallen waren. Nur ein Nein, zweimal kurz gepfiffen und Marky hat sofort begriffen, nun wird's für ihn die höchste Zeit. Herr General, einsatzbereit! Der Draht von Hebelkraft gehoben, Marky elektrisierend geht nach oben. So ist der Weg frei in das unbekannte, feindliche Land und zu der bösen Tante. Es ist soweit. Die Gegner treten nun zum Zweikampf an, wie es sich gehört. Frau gegen Mann. Noch liegen keine Leichen im Gelände, da macht ein Blitzschlag diesem Blitzkrieg schon ein Ende. Und die verrußte Mutter wäscht der Regen sauber. Da fängt sie an zu plärren. Vorbei der ganze Zauber. Gerne hätte sie jetzt aufgetrumpft. Nur leider ist sie von dem Blitzschlag und der Hitze arg geschrumpft. Und außerdem, so nackt und bloß, fühlt man sich jämmerlich und klein. Wär man auch groß.